Dies ist eine alte Geschichte. In Prosa haben sie vor mehr als 150 Jahren Charles und Mary Lamb. In Szenen hat sie vor mehr als 300 Jahren William Shakespeare erzählt. Zur Zeit des römischen Kaisers Augustus regiert in England, das man damals Britannien nannte, ein König, der Cymbelin hieß. Cymbelins erste Frau starb, als ihre Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, noch klein waren. Imogen, das älteste Kind, wuchs an ihres Vaters Hof heran, die beiden Söhne aber wurden eines Tages geraubt. Der älteste war gerade 3 Jahre alt. Der König konnte trotz allen Nachforschens nicht erfahren, wo sie sich befanden und wer sie entführt hatte. Nach einiger Zeit nahm sich König Cymbelin eine zweite Frau. Das war ein böses, ehrgeiziges Weib und eine heimtückische Stiefmutter. Sie hasste ihre Stieftochter Imogen. Dennoch wollte sie sie mit ihrem Sohn aus erster Ehe, mit Kloten, verheiraten. Denn so würde Kloten nach Cymbelins Tod die Krone Englands zufallen. Ihr Plan wurde durch Imogen vereitelt, die sich ohne Zustimmung und sogar ohne Wissen ihres Vaters verehelichte, und zwar mit Leonatus, einem jungen Edelmann, der nach dem Tod seiner Eltern mit ihr gemeinsam am Hof erzogen worden war. Die enttäuschte Königin kam bald hinter Imogens Geheimnis, denn sie ließ die Stieftochter durch Spione überwachen. Sofort berichtete sie dem König von der heimlichen Heirat. Er verbannte Leonatus aus seinem Lande. Gegen Imogen aber tat die Königin, als ob sie sie in ihrem Kummer und in ihrer Not bedauere. Nein, Tochter, sei gewiss, nie findest du mich nach der Stiefmütter allgemeinem Ruf scheeläugig gegen dich. Zwar als Gefangene bewahre ich dich, doch gibt dein Wächter selbst den Kerkerschlüssel dir. Euch, Leonatus, will ich beim König gerne Anwalt sein, sobald die Hitze seines Zorns sich abkühlt. Bis dahin aber ist es sehr viel besser, ihr neigt euch dem Verbannungsspruch so fügsam, wie euch die eigene Weisheit lehrt. Ja, Hoheit, ich reise heute noch ab nach Rom. Obwohl der König streng verboten hat, dass ihr noch miteinander Worte wechselt, will ich euch kurze Zeit allein hier lassen. Aus Mitleid, sehr viel wagen. Lebt wohl denn eine kleine Weile. Oh, heuchlerische Güte. Schmeichelnd kitzelt die Schlange, wo sie sticht. Geliebter Mann, wohl fürchte ich meines Vaters Zorn. Doch unser heilges Bündnis ausgenommen, nichts, was seine Wut mir tun kann. Du musst fort. Ich bleib zurück. Nichts tröstet mich im Leben als Hoffnung, dass wir einst uns wiedersehen. Oh, meine Herrin, Gattin, weint nicht mehr. Dass mich Verdacht nicht treffe weicherer Zärtlichkeit, als einem Manne ziemt. Ich bleibe treu. So weit entfernt das große Rom auch ist, Philarius' Haus wird sich mir gastlich öffnen, der meines Vaters Freund war, und dorthin schreibe. Ich will die Briefe mit den Augen schlürfen, auch wenn die Tinte bitter ist wie Galle. Nein, nicht so rasch, Geliebter. Bleibe noch. Rittst du nur aus, um frische Luft zu schöpfen, zu kurz wäre solch ein Abschied. Wollten wir so lange Abschied nehmen, als das Leben währt? Der Schmerz der Trennung wüchse dennoch stets. Leb wohl. Geliebter, sieh den Ring von meiner Mutter. Nimm ihn. Bewahr ihn, bis ein anderes Weib du freist, ist Imogen gestorben. Wie ein anderes Weib? Ihr Götter, lasst nur die mir, die ich habe, und tötet mich, umarme ich eine andere. In meinem Finger bleibt der Ring, bis mich der Tod ereilt. Lass mich als Liebespfand ein Armband um die Hand dir schlingen. Ein äußeres Zeichen nur, dass wir gefesselt sind in immerwährender Gefangenschaft. Ach, wann sehen wir uns wieder, liebster Mann? Himmel, trennt euch schnell, der König nähert sich. Nun fällt auf mich, wer weiß, wie viel von seinem Zorn. Weder König. Hinweg, elender du, mir aus den Augen! Belästigst du den Hof nach diesem Wort mit deinem Unwert noch, so stirbst du. Geh, Gift bist du meinem Blut. Die Götter schützen euch und segnen alle Guten, die hier bleiben. Der Tod hat keine Mart erscharf wie diese, die mich von meinem Gatten trennt. Du pflichtvergessenes Ding, Du solltest die Jugend mir erneuern und machst mir nur schwerer der Jahrelast. Ich bitte euch, Vater, kränkt euch nicht selbst mit eurem Gram. Ich bin gefühllos eurem Zorn. Ein tieferes Leid tilgt Furcht und Angst. So ohne Gnade, ohne Sitte bist du? Ja, ohne Hoffnung. Darum ohne Gnade. Den einzigen Sohn der Königin auszuschlagen. Oh, wohl mir, dass ich's tat. Den Adler wählte ich und scheuchte fort den Raben. Den Bettler nahmst du. Hättest meinen Thron zum Sitz der Niedrigkeit gemacht. Oh nein. Ich gab ihm neuen Glanz. Und ihr? Ihr Vater seid mitschuld an meiner Liebe. Ihr gabt mir Leonatus zum Gespielen. Er ist ein Mann wert jeder Frau und hat fast um den ganzen Preis mich überzahlt. Was? Bist du toll? Beinahe, der Himmel steh mir bei. Wo wär ich doch eines Schäfers Tochter? Leonatus des Nachbarhirtensohn. Du töricht Mädchen! Ich bitte euch ruhig, still, geliebter Herr. Prinzessin, Tochter, still! Beisammen war das Paar durch eure Schuld. Ihr unterließet, was wir euch befahlen. Fort mit dem widerspenstigen Kind! Ich will sie nicht mehr sehen. Mag sie verschmachten täglich um einen Tropfen Bluts und alt an ihrer Torheit sterben. Geht mir aus den Augen! Pisanio, wo kommst du her? Sagte ich dir nicht, du solltest Leonatus begleiten? Warum hast du deinen Herrn verlassen? Er selbst befahl's. Zum Hafen ihn zu bringen, erlaubt er nicht. Er gab mir dies Verzeichnis von Diensten, die ich euch zu leisten habe. Gefällt's euch, mich zu brauchen? Im Abschiedsschmerz noch sorgt er sich um mich. Du warst sein treuer Diener stets. Mein Wort verpfänd dich, auch ich will deine treue Herrin sein. Ich danke euch, Hoheit. Pisanio, sprich, wann hören wir von ihm das nächste Mal? Wir nahmen Abschied kaum. Und noch viel Liebes wollte ich ihm beteuern, wie ich sein dächt in der und jener Stunde. Und schwören sollte er, dass Italiens Frauen mein Recht und seine Ehre nicht gefährden. Ich wollte ihn nötigen, um 6 Uhr morgens und ebenso um Mitternacht und Mittag mir betend zu begegnen, weil ich dann für ihn im Himmel bin. Und geb ihm gerne noch den Abschiedskuss, den in 2 Zauberworte ich eingeschlossen. Doch fort, dann hat Kloten mit seinem Pagen. Oh, der Verhasste. Fort! Prinz, ich möchte euch doch raten, das Hemd zu wechseln. Als ob mein Hemd blutig wäre, habe ich ihn wenigstens gehörig verwundet. Nein, wahrhaftig. Nicht einmal seine Geduld. Der feige Schurke wollte mir nicht stehen. Nein, er floh immer direkt auf euch los. Ich wollte, du wärest nicht zwischen uns getreten. Das beabsichtigte ich auch ursprünglich nicht. Mindestens nicht, bevor der Narr zwischen euch beiden ausgemessen hätte, wie lang ein Narr ist, wenn er auf der Erde liegt. Aber das wäre mir bei Hof am Ende übel genommen worden. Und dass sie diesen Kerl lieben muss und mich abweisen. Mich! Wenn es Sünde ist, eine richtige Wahl zu treffen, so ist sie verdammt. Ach! Beruhigt euch und kommt. Seid froh, dass ihr so günstig davongekommen seid. Glaubt mir, Filario, schon damals, als ich in England war mit Cäsar und seinen Soldaten, wurde der Gast, den ihr heute hier in Rom erwartet, überlaut gepriesen. Aber ich hätte ihn schon damals ohne die Nachhilfe der Bewunderung ansehen können, auch wenn das Verzeichnis aller seiner Gaben neben ihm aufgestellt gewesen wäre und ich ihn so artikelweise hätte durchlesen können. Ihr sprecht von einer Zeit, mein lieber Giacchino, da er noch jung war, noch längst nicht mit all den Vorzügen ausgestattet, die er inzwischen entwickelt hat. Aber ich sah Leonatus in Frankreich und dort hatten wir viele, die mit ebenso festem Auge in die Sonne blicken konnten wie er. Natürlich wird der Umstand, dass er seines Königs Tochter gefreit hat, der Hauptgrund sein, dass man ihn nun so weit über seinen Wert hinaus rühmt. Aber dann seine Verbannung? Sagt Filario, wie kommt es eigentlich, dass er gerade bei euch wohnen wird? Woher schreibt sich eure Bekanntschaft? Sein Vater und ich waren Kriegskameraden. Und ich hatte ihm nichts Geringeres, als mein Leben zu danken. Da kommt er übrigens schon. Lasst seine Aufnahme unter euch sein, wie es Männern von eurem Verstand gegen einen Fremden seines Ranges zieht. Macht euch erst einmal näher mit ihm bekannt. Seine Vortrefflichkeit mag sich in Zukunft lieber selbst kundgeben, als von mir vor seinem Ohr gepriesen werden. Herr Leonatus? Ja? Wir kannten uns in Orléans. Ja, seitdem bin ich euer Schuldner für Artigkeiten, an denen ich stets abzuzahlen habe und doch in eurer Schuld bleibe. Oh, ihr überschätzt meine Freundschaftsdienste. Es war mir lieb, dass ich euch und meinen Landsmann damals versöhnen konnte. Es wäre schade gewesen, wäret ihr mit so tödlichen Vorsätzen aufeinander losgegangen, wie ihr sie beide hattet, und alles wegen einer Sache von so leichter, unbedeutender Art. Verzeiht mir. Ich war noch ein junger Reisender, zu störrisch dem, was ich hörte, beizustimmen. Und zu wenig geneigt, mich in meinen Handlungen durch die Erfahrung anderer leiten zu lassen. Allerdings war unser damaliger Zwist auch nach meinem heutigen Urteil nicht so unbedeutend, wie ihr sagt. Oh, wahrhaftig zu unbedeutend, um der Entscheidung der Waffen unterworfen zu werden. Und dazu noch von zwei so hervorragenden Männern, von denen höchstwahrscheinlich einer vom anderen vernichtet, wenn nicht gar beide gefallen wären. Darf man ohne Unbescheidenheit fragen, um was der Streit ging? Warum nicht? Es wurde öffentlich verhandelt und kann darum ohne Anstoß wiedererzählt werden. Er betraf einen Punkt ähnlich dem, über den wir gestern Abend stritten, als jeder von uns sich im Lob der Damen seines Landes ergoss. Herr Leonatus beteuerte damals, und zwar auf die Gewehr, es mit seinem Blute zu beweisen, die seinige sei schöner, tugendhafter, weiser, keuscher und standhafter als irgendeine unserer erlesensten Damen in Frankreich. Die Dame lebt vermutlich nicht mehr. Oder aber der Glaube dieses Herrn ist in dem betreffenden Punkt inzwischen schwächer geworden. Na, sie behaupten noch wie damals ihre Tugend und ich meine Meinung. Auf jeden Fall dürft ihr sie nicht so vorbehaltlos über unsere Italienerinnen erheben. Na, falls ich wie damals in Frankreich gereizt würde, würde ich sie ebenso wenig beeinträchtigen lassen. Auch wenn ich nur ihr Anbeter wäre, nicht mittlerweile ihr Geliebter. Ihr seid ein galanter Mann. Wenn eure Dame die anderen so sehr übertrifft, wie dieser Diamant an eurem Ring, fast alle, die ich bisher sah, dann muss ich wohl glauben, dass sie die vorzüglichste ist. Doch unter allen Kleinodien, die es gibt, sah ich wohl nicht das Köstlichste. Noch ihr, die edelste unter den Frauen. Ich pries sie, wie ich sie schätze. Und so auch meinen Ring. Wie hoch schätzt ihr den denn? Na, höher als alles, was die Welt rühmt. Ich sagte es schon, entweder ist eure unvergleichliche Geliebte tot, oder sie wird von einer Kleinigkeit überboten. Ja, ihr seid im Irrtum. Das eine mag erkauft oder verschenkt werden, das andere ist nur Einziggabe der Götter. Die Götter gerade euch verliehen haben? Und die durch ihre Gnade auch mein bleiben wird. Gut, ihr mögt sie dem Namen nach als die eurige haben, aber ihr wisst, auf dem Teich des Nachbarn lassen sich oft fremde Vögel nieder und euer Ring kann euch gestohlen werden. So ist von euren beiden unschätzbaren Gütern das eine nur schwach und das andere nur zufällig. Ein listiger Dieb oder ein in dem gewissen Punkt vollendeter Hofmann könnten euch das eine und das andere abgewinnen. Sogar euer Italien hat keine so vollendeten Höflinge, dass die Ehre meiner Geliebten durch sie in Gefahr käme. Lasst uns hier abbrechen, meine Freunde. Von Herzen gern. Dieser würdige Signore, ich danke ihm dafür, behandelt mich nicht als Fremden. Wir waren gleich auf den ersten Augenblick Vertraute. Und ich sage euch, höchstens 5 Augenblicke würden genügen, mir bei eurer schönen Gebieterin Bahn zu schaffen, sie rückwärts zu treiben, ja sogar zum Wanken zu bringen. Hätte ich nur Zutritt und die Gelegenheit zur Freundin. Nein. Ich wage es darauf, die Hälfte meines Vermögens zu verpfänden, gegen euren Ring, obwohl mein Vermögen nach meiner Schätzung erheblich wertvoller ist. Dabei unternehme ich meine Wette natürlich mehr gegen eure Zuversicht als gegen ihre Ehre. Und um hierin auch jede Beleidigung gegen euch auszuschließen, ich wage den Versuch gegen jede Dame der Welt. Und welche Dame wollt ihr für euren Angriff auswählen? Die eure. Deren Festigkeit ihr für so unerschütterlich haltet. Ich setze 10.000 Dukaten gegen euren Ring mit der Bedingung, dass ihr mich an den Hof empfehlt, wo eure Geliebte lebt. Ich brauche nichts als die Gelegenheit, zweimal mit ihr zu sprechen. Dann bringe ich euch die Ehre mit, die ihr so sicher bewahrt glaubt. Ich will Gold wetten gegen Gold. Meinen Ring achte ich so teuer als meinen Finger, er ist ein Teil von ihm. Ihr seid ängstlich, und darin seid ihr weise. Ich aber bin Herr und Meister dessen, was ich sage, und würde unternehmen, was ich versprach, das schwöre ich. Wirklich? Nun, so mag ein Vertrag zwischen uns aufgesetzt werden. Meine Geliebte übertrifft an Tugend eure unwürdige Denkart weit genug. Lasst das, man schließt solche Wetten nicht. Bei den Göttern, sie ist geschlossen! Wenn ich euch nicht hinlängliche Beweise bringe, dass ich das Kleinod eurer Geliebten genossen habe, so sind meine 10.000 Dukaten euer und euer Ring dazu. Wenn ich abgewiesen werde und sie die Ehre bewahrt, auf welche ihr so fest vertraut, so ist euer Juwel wirklich euer Juwel, und ich gebe auch mein Gold gern. Ich nehme die Bedingung an. Wenn ihr eure Unternehmung gegen sie richtet und mir deutliche Beweise geben könnt, dass ihr gesiegt habt, so bin ich nicht mehr euer Feind. Sie war unseres Streits nicht wert. Könnt ihr mir das aber nicht beweisen, so sollt ihr mir wegen eurer schlechten Aufführung und für die Beleidigung ihrer Keuscher mit dem Schwert Rede stehen. Gut, wir wollen das vor Gericht vertraglich festsetzen. Und dann fort nach Bretagne. Während dieser Geschehnisse tat in England die falsche Königin weiterhin freundlich gegen Imogen. Sie hoffte noch immer, sie könnte ihre Stieftochter bewegen, die Ehe mit Leonatus als ungültig anzusehen, da sie ohne königliche Genehmigung geschlossen war. Auch gegen Pisanio war die Königin freundlich, obwohl sie ihn hasste, weil er ebenso treu zu Imogen hielt wie einst zu Leonatus. Sie schenkte ihm eine Phiole, von der sie behauptete, sie enthielte ein Stärkungsmittel, doch glaubte sie selber, es sei Gift darin. Freilich war der Arzt, von dem sie es bekommen hatte, misstrauisch gegen sie gewesen und hatte ihr statt Gift ein unschädliches Schlafmittel eingefüllt. Inzwischen war Giacchino in Britannien gelandet und wurde von Pisanio bei Imogen eingeführt. Er überreichte ihr den Empfehlungsbrief, den ihm Leonatus mitgegeben hat. Er ist ein Mann von der edelsten Auszeichnung, dessen Freundschaft mich ihm unendlich verpflichtet. Beachte ihn in dem Maße, wie dir deine Pflicht gegen mich teuer ist, Leonatus. Nur so weit lese ich laut. Doch meines Herzens Inneres wird durchglüht vom Übrigen und nimmt es dankbar an. Den Willkommen habt ihr, edler Herr, den ich mit Worten geben kann, und sollt ihn finden in allem, was mein Tun vermag. Dank, schönste Frau. Wie ärmlich sind wir Menschen. Uns gab Natur das Auge, den Himmel anzuschauen, und alle Reichtümer von Land und Meer, und lehrte uns die Sterne unterscheiden, und Stein von Stein am kieselreichen Strand, und nicht die wahre Schönheit zu erkennen. Was lässt euch so erstaunen? Selbst stumpfe Torheit wird vor so viel Schönheit als Richter nicht versagen, noch mit Lüsternheit so reinem Glanz begegnen. Herr, was ist euch? Kann man ein Fass voll edlen Weins zertrümmern, statt jeden Tropfen seiner Glut zu kosten, und das Gedärm verschlingen, statt genießen, wie süß das Lammfleisch schmeckt. Was, teurer Herr, reißt euch so hin? Seid ihr nicht wohl? Dank, Fürstin, mir ist wohl. Jetzt Kühnheit sei mein Freund. Frechheit bewaffne mich von Kopf bis Fuß. Sonst muss ich wieder Parther fliehend fechten, ja kopflos fliehen. Was sagt ihr da? Wie geht es meinem Gatten? Sehr gut, Prinzessin. Ist er frohen Muts? Ich hoffe, er ist es. Ausnehmend lustig ist er. Und kein römischer Fremder ist so voll Scherz und Heiterkeit. Man nennt ihn den ausgelassenen Briten. Als er hier war, neigt er oft zur Schwermut. Wusste er gleich nicht, was ihn drückt. Ich sah ihn niemals ernst. Da ist sein Kamerad, ein Herr aus Frankreich, der voller Liebe brennt, so scheint es mir, für ein französisch Kind zu Haus. Er dampft die schwersten Seufzer aus. Der lustgebriete euer Gatte aber lacht aus voller Brust. Oh, meine Seiten springen, ruft er. Dass ein Mann, der durch Geschichte weiß und eigene Prüfung, was Frauen sind, ja, was sie müssen sein, in seiner Freiheit so nach Knechtschaft schmachtet. So spreche mein Gemahl? Ja, und die Augen tränen ihm vor Lachen. Es ist ein wahres Labsal, ihn zu hören, wie er den Franzmann höhnt. Doch weiß der Himmel, mancher ist sehr zu tadeln. Er nicht, so hoffe ich. Er nicht. Doch hätte wohl des Himmels Güte mehr Dank verdient. Denn sie scheint unbegreiflich in euch, die sein ward über sein Verdienst. Wie ich erstaunen muss, so muss ich auch tief Mitleid fühlen. Und mit wem, mein Herr? Zwei Wesen, meine ich. Und bin ich das eine? Ihr blickt mich an. Was ist an mir zerstört, dass euer Mitleid heischt? Oh, Welch ein Jammer. In Glanz der Sonne fliehen und Tröstung suchen im Kerker. Bitte, Herr, erklärt euch. Sagt, was ihr meint. Weshalb beklagt ihr mich? Weil andere auf eure Kosten. Doch es ist der Götteramt, dies zu bestrafen. Nicht meins, davon zu sprechen. Wie ihr scheint zu wissen, was mich nah betrifft. Ich bitte, da Ahnung eines Übels oft mehr quält, als ich Rekenntnis, sagt mir, was zugleich euch spornt und zügelt. Hätt ich diese Wange, die Lippe drauf zu kühlen, diese Hand, die nur berührt, schon einen Treueid fordert, dies Angesicht, das unruhvolle Augen zur Ruhe auf sich zwingt, und könnte dann mit Lippen, die gemein sind, wie die Stufen zum Kapitol gemein mich machen, könnte verliebt in Augen blinzeln, niederträchtig und glanzlos wie das qualm'ge Licht, das sich von Ranskem Tal genährt. Gerechte Strafe, wenn alle Höllenflüche sich zugleich auf so viel Falschheit stürzten. Heißt das, mein Gemahl vergaß Britannien? Britannien und sich selbst. Nicht gerne, Fürstin. Und nicht freiwillig gebe ich diese Kunde von seinem bettelhaften Tausch. Nur euer Reiz bewirkte, dass auf meiner Zunge stummes Wissen zum herben Wort ward. Lasst kein zweites hören. O göttlich Wesen, eure Schmach erschüttert mein Herz wie Krankheit. Eine Frau, so schön und Erbin eines alten Throns und fähig an Kraft und Würde Könige zu verdoppeln, wird Birnen gleichgestellt, bezahlt vom Jahrsgeld, das ihr ihm schenkt. O rächt euch, Fürstin! Sonst war die euch gebar nicht Königin und ihr entartet euren großen Stand. Mich rächen? Was soll mir Rache? Wäre dieses wahr? Doch habe ich ein Herz, das meine Ohren so schnell nicht überreden. Wäre dies wahr? Was soll mir Rache? Ließ er mich im kalten Bett wie Dianens Priesterin, in des er taumelt, in den frechsten Lüsten von eurem Golde. Oh, ich wüsste Rache! Ich weite selbst mich euren süßen Freuden, weit edler als der Flüchtling eures Lagers, und werde fest an eurer Liebe halten, so sicher wie geheim. Fluch meinen Ohren! Fluch, dass sie so lang dich angehört! Wärst du ein Mann von Ehre, du hättest um Tugend dies erzählt und nicht für einen Zweck so niedrig als befremdend. Du schmähst den edlen Mann, der so entfernt von deiner Schilderung ist, wie du von Anstand. Und buhlst um eine Frau, die dich verabscheut. Dich und den Teufel. Hey, Pisanio, hey! Dem König, meinem Vater, wird dein Angriff gemeldet. Wenn er schicklich finden sollte, dass hier am Hof ein Unverschämter martet wie im Bordell in Rom, so hat er einen Hof, für den er wenig sorgt, und eine Tochter, die er für gar nichts achtet. Hey, Pisanio! Ruft nicht! Halt ein! Glücklicher Leonatus, der feste Glaube deiner edlen Gattin ist deiner Treue wert und deine Tugend ist würdig ihres Glaubens. Könnt ihr mir, o Weib des Edelsten, den je ein Land in seinen nannte, noch verzeihen? Ich sprach dies prüfend nur, ob euer Zutrauen tief Wurzel schlug. Durch euch wird euer Gatte von Neuem nun, was er schon ist, untadelig in seiner Treue und so edlen Wesens, dass Zauber die Gefährten an ihn bindet und jedes Herz ihm zufliegt. Wie, ihr söhnt mich aus? Wie ehrenvoll habt eure Weisheit ihr erneut bestätigt, indem ihr einen Mann euch wähltet, so edel, dass an seiner Treue ihr mit Recht nicht zweifeln könnt. Ich bin ihm so in Liebe zugetan, dass es mich trieb, euch, die ihr makellos wie er, zu prüfen. Nie wurde von den Göttern Vergleichbares geschaffen. Drum vergebt mir, vergebt. Genug, Kerl, und lasst gut sein. Was ich am Hof vermag, steht euch zu Diensten. Ich dank in Demut. Fast hätte ich vergessen, um Huld in kleiner Sache euch zu flehen, die wichtig ist, denn euren Herrn betrifft sie. Auch ich und Freunde haben daran teil. So sagt mir, was es ist. Ein Dutzend von uns Römern und euer Gatte kauften gemeinsam für den Kaiser ein Geschenk. Ich, als Agent der anderen, hab's in Frankreich besorgt. Es ist Silberzeug von seltener Arbeit, Steine von edler Fassung, großem Wert. Und etwas ängstlich bin ich hier als Fremder, sie sicher zu verwahren. Nehmet ihr sie wohl in gütge Obhut? Herzlich gern. Für ihre Sicherheit bürgt euch mein Wort. Und da mein Gatte Teil hat, will ich sie im eigenen Schlafgemach bewahren. Sie sind in einer Kiste bei meinen Leuten. Und ich bin so kühn, sie euch zu senden. Nur für eine Nacht. Ich muss an Bord schon morgen. Bitte nein. Verzeiht, ich muss, sonst kommt mein Wort zu kurz, verlängere ich weiter meine Fahrt. Von Gallien kreuzt ich die See, mein Wunsch war's und Versprechen, euer Hoheit aufzusuchen. Danke der Mühe, doch morgen reist noch nicht. Ich muss, Prinzessin, drum bitt ich sehr, wenn ihr noch euren Herrn durch Briefe grüßen wollt, so tut's heut Abend. Ich blieb zu lange schon und eilig ist die Überreichung des Geschenks. Ich schreibe. Schickt eure Kiste, sie wird wohl verwahrt und sicher euch zurückgestellt. Lebt wohl. Tja, so war Giacomo abgeschlagen, aber was ihm durch Überredung nicht gelang, versuchte er durch List. Seine Wette wollte er um jeden Preis gewinnen. Die Kiste, die er Imogen aufzubewahren bat, war ihm nur ein Vorwand, sich darin zu verbergen und unbemerkt in ihr Schlafzimmer zu gelangen. Dort lauschte er, bis es Mitternacht geschlagen hatte und alles im Hause still wurde. Dann öffnete er von innen den Deckel und stieg behutsam heraus. Die Heimchen schrillen. Der Mensch von Arbeit matt gewinnt sich Kraft im Ruhen. So leis auf Binsen schlich einst Tarquin, ehe er die Keuschheit weckte, die er verwundete. Oh, Cytherea, wie hold schmückst du dein Bett, du frische Lilie, weißer als Linnen. Dürft ich dran rühren, nur einen Kuss auf die Rubinen hauchen, die zart sich schließen. Ihre Atemzüge durchwürzen diesen Raum. Das Licht der Kerze beugt sich ihr zu und möchte lauschen unter das Augenlid, um die verhüllten Sterne zu sehen, die Fenster, die der Vorhang deckt, weiß und azur, so träumt es unter ihm. Vergesse ich meinen Vorsatz? Schnell, ganz schnell das Zimmer merken. Alles niederschreiben. Dort das Gemälde, dort die Fensterwand, des Bettes Seidenvorhang hier, Teppichfiguren aus alten Liebesmärchen. Doch was soll's? Die Kenntnis eines Merkmals wäre mehr, wenn sie's am Leibe trägt, als tausend Dinge so äußerer Art, die mein Verzeichnis füllen. Schlaf, Todesaffe, liege schwer auf ihr, und ihr Gefühl sei wie ein steinern Bild, das in der Kirche ruht. Ich will das Armband ihr von der Hand ziehen. Nun, da schlüpft es schon. Kein Gordscher Knoten hält's. Es wird mein Zeuge und treibt den Mann zur Raserei. Sieh da, auf ihrer linken Brust ein Mal, fünfsprenklich, gleich wie ein Tropfen Bluts im Kelch der Primel. Beweis weit gültiger als Gerichtsurteile. Das Zeichen zwingt ihn, dass er glaubt, ich löste das Schloss und raubte ihre Ehre, Schatz. Genug. Was soll's? Wozu aufschreiben, was geschmiedet, mir geschroben ins Gedächtnis? Schnell fort in mein Behältnis und nach Rom. Denn Angst raubt mir den Atem, macht die Stelle, wo dieser Engel schläft, für mich zur Hölle. Eins. Zwei. Drei. Es ist Zeit. Los, klimpere nun nicht länger, sondern sing. Verstelle deine Stimme, als ob ich, Kloten, es selber sänge. Horch, horch, die Lerch im Ätherblau und Phöbus neu erweckt. lenkt seine Rosse mit dem Tau, der Blumenkelche deckt, der Blumenkelche deckt. Der Ringelblume Knospe schließt die goldenen Augen auf. Mit allem, was da reizend ist, du süße Maid, wach auf. Mit allem, was da reizend ist, du süße Maid, wach auf. Wach auf, wach auf, du süße Maid, wach auf. Wach auf, wach auf, du süße Maid, wach auf. So, nun fort. Wenn dein Lied durchdringt, werde ich dir die Musik anständig bezahlen. Wenn nicht, so muss es ein Fehler ihrer Ohren sein. Oh weh, Prinz Kloten, der König und die Königin kommen. Ah, dann ist es mir besonders lieb, dass ich so spät noch auf war. Denn nur dies ist die Ursache, dass ich nun schon so früh auf bin. Der König muss meine Liebeswerbung freundlich aufnehmen. Ich wünsche Euer Majestät und meiner gnädigen Mutter einen guten Morgen. Ihr harrt vor unserer strengen Tochtertür. Und kommt sie nicht? Ich habe sie mit Musik bestürmt, aber sie geruht nicht darauf zu achten. Zu neu ist die Verbannung ihres Lieblings. Noch denkt sie nur an ihn. Und erst die Zeit muss ihr sein Bild aus ihrer Seele löschen. Dann wird sie dahin. Viel Huld zeigt dir der König. Er nutzt jedweden Anlass, der dich fördert bei seiner Tochter. Denke nun auch du auf förmliche Bewerbung. Sei befreundet mit Zeit und Stunde. Durch Verweigerung vermehre sich dein Eifer, dass es scheint, als treibt Begeisterung dich zu ihrem Dienst. Nur wenn sie dir befiehlt, dich zu entfernen, gib dich wie sinnlos. Sinnlos? Das fehlte noch. Gesandte von Rom sind da, hoher Herr, geführt von Gaius Lucius. Ein wackerer Mann. Kommt er auch jetzt aus bösem Anlass? Doch nicht schuld ist er. Wir müssen ihn empfangen gemäß der Ehre dessen, der ihn sendet. Und dass er einst uns Freundesdienste tat, sei frisch in der Erinnerung. Teurer Sohn, sobald ihr eure Herrin habt begrüßt, folgt uns und eurer Mutter. Ihr seid nötig in Gegenwart des Römers. Kommt, Gemahlin. Ist sie schon auf, so will ich mit ihr sprechen. Stets hat sie ihre Frauen um sich. Wie wär's, salbt ich die Hand der einen. Gold ist's ja, das Zutritt kauft. Und Gold ist's ja, das Gutes mordet und das Räuber schützt. Und manchmal Redliche zugleich mit Dieben zum Galgen bringt. Wer klopft? Ein Edelmann. Nichts mehr? Ja, einer Edeldame Sohn. Oh, das ist mehr, als mancher rühmen kann, der sich so teure Schneider hält wie ihr. Was ist denn meinem gnädigen Herrn gefällig? Ist euer gnädiges Fräulein schon bereit? Durchaus bereit, um nicht mit euch zu reden. Na, habt ihr Geld? Verkauft mir eure Gewogenheit. Wie, wollt ihr, dass ich euch gewogen bin? Oder soll ich bei anderen die Wege ebnen? Oh, Verzeihung, die Prinzessin. Guten Morgen, schönste Schwester. Eure Hand. Guten Morgen, Prinz. Ihr kauft mit eurem Aufwand nur Mühe ein. Der Dank, den ich euch gebe, ist das Geständnis, dass ich arm an Dank bin. Auf ewig schwöre ich, ewig lieb ich euch. Dann schwöre ich ewig, euer Lohn bleibt ewig, dass ich's nicht achte. Das ist keine Antwort. Wenn Schweigen nicht so leicht nachgeben schiene, dann sagte ich gar nichts. Bitte lasst mir Ruhe. Glaubt, eure beste Zärtlichkeit erweckt Unhöflichkeit bei mir. Ein Mann so weise lernt doch wohl einen Vorsatz aufzugeben. Euch in dem Irrtum lassen wäre Sünde. Ich irre darin gern. Werd ihr vernünftig, wird auch ich es sein, geheilt werden beide. Prinz, es tut mir leid, ihr zwingt mich, Frauensitte zu vergessen und geradezu zu sein. Hört ein für allemal, ich bin der nächsten Liebe sehr entfremdet. Zwar klage ich selbst mich an, dass ich euch hasse, doch fühltet ihr, so braucht ich's nicht zu sagen. Ihr sündigt am Gehorsam an der Liebe, die euer Vater fordern darf. Die Ehe, die ihr vorschützt mit diesem niedern Wicht, ist keine Ehe. Nein, das Anrecht auf den Thron dürft ihr nicht schmähen mit einem Mietling, der zu gering für solche Würden ist. Sein ärmstes Kleid, noch wenn er's ablegt, ist lieber mir als kostbare Gewänder mit euch als Inhalt. Wie, sein leeres Kleid? Ihr kränkt mich! Sein leeres Kleid, das soll der König hören. Und eure Mutter auch, so geht nur hin. Der Narr verfolgt mich wie ein Spuk. Mein Reif ist fort des Gatten, Kleinod. Heute Morgen, dünkt mich, sah ich's noch. Pisanio! Noch gestern Abend habe ich es geküsst. Pisanio, Prinzessin? Der Reif des Leonatus glitt vom Arm mir. Eilt und heißt die Kammerfrau ihn suchen. Sie muss ihn finden, denn ich möchte ihn nicht um den Schatz des größten Königs missen. Als ich den britischen Hof verließ, ward Gaius Lucius dort erwartet. Früh, Iachimo, seid ihr zurück. Die schnellsten Hirsche zogen und alle Winde küssten eure Segel. Ja, schnell ging's, Leonatus. Ach, was die Antwort? Die rasche Abfuhr, die so stürmisch war. Ich sprach die schönste Frau, die ich je sah. Doch auch die beste wohl. Sonst mag die Schönheit durchs Fenster schauen und falsche Herzen locken und falsch mit ihnen sein. Da habt ihr Briefe. Ihr Inhalt ist doch gut. Das glaub ich wohl. Glänzt dieser Stein wie früher? Oder ist er zu schlecht für eure Hand? Gern macht ich einen Weg. Doppelt so weit für eine zweite Nacht, so süß und kurz, als mir Britannien gab. Mein ist der Ring. Dies zu erhärten dürft euch schwer gelingen. Nicht, da sich eure Frau so leicht erwies. Treibt keinen Scherz damit, dass ihr verlort. Ich hoffe, ihr wisst, dass wir nicht Freunde bleiben können. Wenn den Vertrag ihr haltet, bleiben wir es. Hätte ich nicht die Ergebung eurer Frau mit mir gebracht, dann gäbe es freilich Kampf. Nun bin ich der Gewinner ihrer Ehre und eures Rings dazu. Und nicht Beleidiger von ihr noch euch, da ich nach beider Willen getan. Könnt ihr beweisen, dass ihr sie im Bett umarmt, ist euer Hand und Ring. Wo nicht so muss dafür, dass ihr so schändlich von ihr gedacht, mein oder euer Schwert verloren sein. Vielleicht, dass herrenlos sie beide liegen für den nächsten Finder. Was ich euch bringen kann, ist fast Beweis. Doch glaubt ihr es nicht, wird es mein Eid erhärten, den ihr mir zweifellos nicht erlassen werdet, da er euch überflüssig scheint. Fahrt fort. Ihr Schlafgemach ist rundherum behangen, mit Teppichen kunstvoll gewebt, Figuren, als ob sie lebten. Der Kleopatra-Liebesgeschichte mit den beiden Römern. Deswegen ja. Doch hörtet ihr es vielleicht von mir, wo nicht von anderen? Manch besonderer Umstand muss den Beweis noch sichern. Ja, das muss er. Der Kamin ist südwärts im Gemach. Und das Kaminbild, Diana zeigt's im Bade. Ja gut, das zeigt es. Auch diese Kenntnis konnten euch Berichte verschaffen, man spricht davon. Die Zimmerdecke ist ausgemalt mit goldenen Cherubim. Die Feuerböcke, ich vergaß, von Silber. Zwei schimmernde Cupidos, jeder stehend auf einem Fuß, gestützt auf seine Fackel. Halt an, Max Heimann hat euch das gezeigt. Doch dass ihr ein Gedächtnis habt, beweist noch nie, dass ihr gewandt. Nun dann, erbleicht. Erlaubt das Kleinod mir zu lüften. Seht den Reif. Mit eurem Ring vermählt er sich und mein sind beide. Ihr gerechten Götter, lasst mich's noch einmal sehen. Ist es derselbe, den ich ihr gab? Ja, dank sei ihr derselbe. Sie streift ihn sich vom Arm, ich sehe sie noch. Ihr lieblich Tun war mehr noch als die Gabe und machte sie so reich. Sie sprach dabei, sie hätt ihn einst geschätzt. Kann sein, sie gab ihn euch in mir zu überreichen. Schreibt sie so? Nein, nein, nein. Es ist wahr. Hier, nehmt den Ring. Er ist jetzt meinem Auge ein Basilisk, der mich im Anschauen tötet. Keine Ehre und keine Treue, keine Liebe ist, wo Frauen Tugend schwören. Ich erkenne es. Oh, ungeheure Falschheit. Fordert ihr noch stärkere Probe? Unter ihrer Brust, auf süßem Platz, ein Mal. Bei meinem Leben, ich küsste es tausendmal. Es gab mir Hunger zu immer neuem Mal. Erinnert ihr euch dieses kleinen Mals? Oh, schand mal, so ungeheuer wie der Raum der Hölle. Spart eure Rechnung, zählt nicht auf, wie oft ihr gesündigt habt. Einmal, Millionenmal. Ich schwöre es, hört doch. Nein, schwört nicht. Schwört nicht. Schwört ihr, dass ihr es nicht mit ihr triebt, so lügt ihr. Wo leugn ich's denn? Hätte ich sie hier, sie stückweise zu zerreißen. Etwas muss ich tun. Geht, lass mich, dass ich mich entschließe. Kann denn kein Mensch entstehen, wenn nicht zur Hälfte ein Weib mitwirkt? Bastarde sind wir alle. Und der ehrwürdige Mann, den ich stets Vater genannt war, weiß der Himmel wo, als ich geformt ward. Und des Münzers Werkzeug prägte zum Falschgeld mich. Zwar meine gute Mutter galt als Diana ihrer Zeit, jedoch mein Weib ist in der unseren ohnegleichen. Mir hat sie oft rechtmäßiges Glück verweigert, bat mich um Mäßigung. Sie schien mir rein wie ungesonnter Schnee. O, all ihr Teufel. Der gelbe Jakimboy in einer Stunde, nicht wahr? Nein, schneller, gleich, er sprach wohl kaum. Wie ein gemästet deutscher Eber schrie er nur O und Harz. Fand solchen Gegnern bei ihr, dass er gleich Sieger war. Das Laster heißt, das ist der Hölle und der Weiberteil. Nur Teil? Nein, ganz. Denn selbst im Laster noch sind sie nicht fest. Nein, tauschen immer nur Laster, das nur Minuten alt mit einem anderen, nur halb so alt. Verflucht, verflucht. Die Rache, sie macht mich beten. Hass bete ich und flüche, da ich die Rache nicht zu stillen weiß. Nun sprich, Gesandter, sage uns, was Kaiser Augustus von Britanniens Volk erwartet. Als Julius Caesar dieses Reich besiegte, versprach Cassibelan, dein Ohm, berühmt durch Lob aus Caesars Mund nicht minder als durch eigene Tat, versprach dein Ohm Tribut, 3.000 Pfund in jedem Jahr an Rom. Du hast seit kurzem uns nichts mehr davon geschickt. Wir werden's nicht mehr schicken. Wie? Britannien ist eine Welt für sich und wir bezahlen nichts für unsere Nasen. Ja, Zeit und Glück, die euch einst günstig waren, stehen jetzt bei uns. Wir weigern uns. Bedenkt, dass unser Inselbollwerk von Natur mit hohen Felsen, wilden Fluten, seichten feindlicher Schiffe Untergang bestückt ist. Auch Caesar hat es einmal nur erobert. Die erste Landung war ihm nicht geglückt. Er kam und sah und siegte nicht. Und floh. Sehr richtig, Mama. Wir zahlen ihnen nichts mehr. Seit wir regieren, ist unser Reich mächtiger denn je. Und es gibt bestimmt heute bei den Römern auch keine solchen Cäsars mehr wie früher. Manche mögen vielleicht noch krumme Nasen haben, aber so stämmige Arme, ausgeschlossen. Du bist so unhöflich, Kloten. Lass lieber deine Mutter reden. Dagegen haben wir noch manchen, meine ich, der ebenso tüchtig zugreifen kann wie Cassibelan. Ich will nicht von mir reden, aber eine Faust kann ich machen, Herr Lucius. Also warum zahlen? Wenn Augustus die Sonne mit einem Laken zudecken kann oder den Mond in die Tasche stecken, gut, dann müssen wir ihm das Licht honorieren, aber so? Erinnert euch, gütigst Lucius, dies Volk war frei, bis eines Tages Rom anmaßend den Tribut ihm abgezwungen. Der Ehrgeiz Cäsars, so geschwollen, dass er den Bau der Welt fast sprengte, warf dieses Joch auf uns. Es wieder abzuschütteln, ziemt einem tapferen Volk, wie wir uns rühmen. Ja, rühmen! Sagt Augustus eurem Kaiser, Mulmutius, unser Ahnherr, war's, der unser Gesetz uns schuf, das Cäsars Degen dann so verstümmelt hat. Es herzustellen, uns zu befreien mit erneuter Kraft, sei unsere Pflicht, auch wenn uns Rom drum zürnt. So muss ich's denn vollkommen, Herr Cymbelin, verkündigen? Ihr seid Augustus' Feinde. Krieg und Zerstörung ruf in seinem Namen nicht aus. Nur ungern. Nur aus Pflicht. Ich weiß es, Gaius. Du selbst, du bist und warst und stets willkommen. Dein Kaiser schlug zum Ritter mich, und unter ihm tat ich als Jüngling viel. Er schuf mir Ehre. Jetzt will er sie mir rauben. Nun, ich kämpfe auf Tod und Leben. Niemand soll uns furchtsam, uns Briten finden. Gut, die Tat entscheide. Ich weiß den Willen eures Herrn, er meinen. Für alles Übrige willkommen. Folgt zu Tisch uns. Da durch diese Ereignisse im Reiche Cymbelins alles, sowohl in den privaten als in den öffentlichen Angelegenheiten, gründlich verwirrt war, nimmt es nicht Wunder, wenn es nur immer noch verworrener wurde. Schon fand sich sogar der treue Pisanio kaum mehr zurecht in dem, was ihm sein Herr zumutete. Wie? Ehebruch? So etwas schreibt mein Herr? O Leonatus, welch ein fremder Pesthauch drang in dein Ohr! Welch falscher Italiener mit Zunge und mit Hand verstreuen sie Gift! Besiegte dein Vertrauen? Treulos? Nein. Sie wird für ihre Treue gestraft und siegte, mir einer Göttin gleich als einem Weibe, in Kämpfen doch, drin Frauen meist erliegen. O Herr, so tief stehst du jetzt unter ihr, als sonst dein Glück stand. Wie? Ich sie ermorden? Bei Lieb und Treu und Pflicht, die deinem Dienst dich angelobt. Ich sie? Ihr Blut vergießen? Nennst du das Dienst, so will ich nicht mehr dienen. Erscheine ich denn so bar der Menschlichkeit, wie solche Tat es von mir fordern würde? Tu es, Gelegenheit wird dir ihr Befehl geben, wenn sie meinen Brief las. Verdammtes Blatt, schwarz wie die Tinte auf dir, fühlloser Fetzen Papier, bist du denn mitverschworen? Ob du gleich weiß und jungfräulich von außen scheinst. Fassung, sie kommt. Was gibt's, Pisanio? Hier ist ein Brief von meinem Herrn, Prinzessin. Dein Herr ist mein Herr, Liebe. Oh, ihr Götter, gebt gute Nachricht von ihm, gute Nachricht. Lasst, was dies Blatt enthält, von Liebe künden, von Wohlsein und Zufriedenheit des Gatten. Die Gerechtigkeit und der Zorn deines Vaters, wenn er mich auf seinem Gebiet ergriffe, könnten nicht so grausam gegen mich sein, Geliebte, dass dein Blick mich nicht ins Leben zurückriefe. Wisse, dass ich, wenn du dies in Händen hast, schon in Cambria, in Milford Hafen bin, was deine Liebe dir auf diese Nachricht hin zu tun eingibt, das tue. Der in wachsender Treue gegen seinen Eid stets der deinige bleibt, wünscht dir alles Gute, Leonatus. Oh, ein geflügelt Ross! Hörst du, Pisanio? Er ist in Milford Hafen. Lies und sprich, wie weit ist es nach dort? Quält mancher sich in einer Woche hin, könnte ich's denn nicht in einem Tag erreichen? Komm, du Treuer, der so wie ich sich sehnt, den Herrn zu schauen. Nein, nicht wie ich, ein wenig schwächer, nicht wie ich, dennoch sich sehnt. Oh, meine Sehnsucht ist ohne alle Grenze. Sag schnell, wie weit dies hochbeglückte Milford? Wie stehlen wir uns weg? Und wie den Riss der Zeit von unserem Fortgehen bis zur Rückkehr entschuldigen? Doch erst, wie komme ich fort? Wie viel mal 20 Meilen reiten wir in einer Stunde? 20 wohl am Tag. Schon das ist viel zu viel für euch, Prinzessin. Ei, wer zum Richtplatz ritte, Freund, vermöchte nicht so zu säumen. Kinderei ist das. Geh, meine Kammerfrau soll krank sich stellen und heim zu ihrem Vater wollen. Du schaff mir ein Reitkleid, besser nicht als ziemlich für eine Pächtersfrau. Bedenk doch, Fürstin. Nein, nichts bedenken, nur noch vorwärts blicken, nicht rückwärts. Alles hinter mir ist Nebel, den ich doch nicht durchschaue. Bitte eile. Begreife doch, dass es für die, die liebt, nichts als den Weg nach Milfords Hafen gibt. Noch am gleichen Abend brachen Imogen und Pisanio auf. Aber kurz vor dem Ziel eröffnete der treue Pisanio, der nie und nimmer bereit war, den Mordauftrag zu erfüllen, seiner Fürstin, was Leonatus von ihm verlangte. Imogen brach zusammen, bat ihn, flehte ihn an, den Mord zu vollziehen. Jedoch Pisanio überredete sie, geduldig und tapfer abzuwarten, bis Leonatus seinen Irrtum erkennen und seine Beschuldigung bereuen würde. Da Imogen nicht an den Hof ihres Vaters zurück wollte, riet ihr getreuer Begleiter, dass sie Knabenkleider anlegen und in Milford Hafen dem römischen Gesandten Lucius ihren Dienst als Page anbieten solle. Lucius würde sie vielleicht nach Rom mitnehmen, wenn er zurück an den Kaiserhof reise. Dann besorgte Pisanio Knabenkleidung und gab Imogen das Fläschchen der Königin mit auf den Weg. Er glaubte, es könne seiner Herrin zur Stärkung dienen, wenn sie krank oder ermattet wäre. Er selbst aber kehrte möglichst unauffällig an den Hof zurück. Gerade hatte man dort den Gesandten Gaius Lucius verabschiedet und bei der Zeremonie Imogen und Pisanio vermisst. Cymbelin war voll bösester Ahnungen. Aber die Königin hoffte, ihr Fläschchen könnte vielleicht seinen Dienst schon getan haben, sodass nun ihrem Sohn die Thronfolge ohne Heirat mit Imogen zufallen müsse. Kloten war übrigens der Erste, der Pisanios Rückkehr bemerkte. Hierher, Spitzbube, Kuppler! Wo ist deine Fürstin? Schnell, sprich, sonst schicke ich dich zu allen Teufeln. Oh, guter Herr! Wo ist die Fürstin? Sprich! Beim Jupiter, ich frage nicht nochmal, maulfauler Lümmel. Raus das Geheimnis aus dem Herzen, sonst spalt ich's und such's mir selbst. Ist sie bei Leonatus, in dessen zentnerschwerer Niedertracht auch nicht ein Gran von Adel ist? Ach, Herr, wie kann sie bei ihm sein? Er ist in Rom. Wo ist sie? Raus damit! Kein Stottern mehr, gib gründlichen Bescheid. Was ist mit ihr? Ach. Mein sehr würdiger Herr... Sehr würdiger Schuft, sprich's aus, sonst ist dein Schweigen augenblicklich dein Todesurteil. Nein, dein Tod, sprich's aus. Auf diesem Blatt steht alles, was ich weiß von ihrer Flucht. Lass sehen. Ich laufe ihr nach, sei es bis Augustus Thron. Du, ist der Brief auch echt? So viel ich weiß. Es ist Leonatos Hand, ich kenne sie. Kerl, wenn du kein Spitzbube sein wolltest und mir treu dientest, die Geschäfte zu besorgen, zu denen ich dich brauche, mit einem wahren Eifer, das heißt, dass du jede Schurkerei, die ich dir zu tun befehle, ausführst, geradezu und gewissenhaft, ich würde dich für einen ehrlichen Mann halten. Und du solltest auf meine ganze Hilfe zu deinem Besten rechnen können, vor allem bei deiner Beförderung. Wenn's so ist, edler Prinz... Wie, du willst mir dienen? Himmel und Hölle, da du so standhaft bei dem kahlen Glück des bettelhaften Leonatus ausgehalten hast, müsstest du nach den Regeln der Dankbarkeit mir ein doppelt getreuer Anhänger sein. Ist das dein Ernst? Du willst mir dienen? Ja, ich will. Gut, deine Hand darauf. Hier hast du gleich meinen Beutel. Hast du von deinem vorigen Herrn Kleider in Verwahrung? Ich habe eines in meiner Wohnung, Prinz. Dasselbe Kleid, das er trug, als er von meiner Herrin Abschied nahm. Der erste Auftrag, den ich dir gebe, ist, dass du mir das Kleid holst. Los, ab! Zu Befehl, Prinz. Sofort! Euch in Milfordhafen treffen. Gerade da, du Schurke Leonatus, will ich dich umbringen. Ich wollte, die Kleider wären erst da. Sie sagte mal, die Bitterkeit stößt mir noch im Herzen auf, dass sie das bloße Kleid des Leonatus höher achte als meine eigene, edle, natürliche Person. In dem Kleid des Leonatus will ich ihr Gewalt antun. Erst ihn umbringen vor ihren Augen, damit sie meine Tapferkeit sieht und meine Rede voll Hohn auf seinen toten Leichnam hört. Und dann, wenn ich meine Lust gebüßt habe, was ich, wie gesagt, um sie zu quälen, alles in seinen Kleidern tun will, will ich sie nach Hofe zurückschlagen und sie mit den Füßen wieder nach Hause stoßen. Es war ihr eine rechte Freude, mich zu verhöhnen. Nun will auch ich in meiner Rache ausgelassen sein. Gib Acht, du Tückische. Edler Herr! Sind das die Kleider? Ja. Wann ist sie nach Milfordhafen gegangen? Sie kann kaum dort sein. Trage diesen Anzug in mein Zimmer. Das ist das zweite Ding, was ich dir befehle. Das dritte ist, dass du von meiner Absicht mäuschenstill schweigst. Wenn du dienstbeflissen bist, wird hohe Beförderung dir zuteil, verstanden? Meine Rache heißt jetzt Milfordhafen. Ich wollte, ich hätte Flügel, um sie zu verfolgen. Sei treu und komm gleich nach. Du zwangst mich, die Prinzessin zu verraten. Doch deinesgleichen treu zu sein? Nein, niemals. Kommst du nach Milford, tragen Wind und Meer sie schon nach Rom. Leonatus melde ich, sie sei getötet. Doch dich geleiten, Fürstin, deines Dieners Wunsch und Gebet auf deiner weiten Reise. Leider gingen Pisanios Pläne nicht in Erfüllung. Imogen erreichte Milfordhafen nicht, sondern verirrte sich im Wald und kam schließlich, erschöpft und hungrig, zu einer Höhle. Sie fand dort keine Menschenseele, wohl aber einen Vorrat kalten Fleisches. Und da ihr Hunger groß genug war, konnte sie nicht warten, bis man sie zum Essen einlud. Eine seltsame Fügung hatte sie hierher geführt. Die Bewohner der Höhle, die sich auf der Jagd befanden, waren Bellarius und ihre beiden verschollenen Brüder Guiderius und Arviragus. Bellarius war der Entführer der Königskinder. Als Edelmann an Cymbelins Hof hatten ihn Lügner des Verrats beschuldigt und der König hat ihn ungerecht verbannt. Der Raub der beiden Kinder war seine Rachetat. Aber bald begann der Entführer, die Knaben zärtlich wie eigene Kinder zu lieben. Er zog sie in der Wildnis, in der sie lebten, mit der Sorgfalt eines Vaters auf und gab ihnen die Namen Catwall und Polydor. Du warst der beste Weidmann, Polydor, und bist der Sieger heute. Ich und Catwall, wir müssen, wie es von uns ausgemacht, dir heute Koch und Diener sein. Der Hunger wird uns die Mahlzeit würzen. Müdigkeit schnarcht selbst auf hartem Stein, indes der Trägheit auch Daunen hart erscheinen. Sei gegrüßt, du unser altes Höhlenhaus, das sich, in das wir jagten, selbst gehütet hat. Rechtschaffen müde bin ich. Ja, an Kräften schwach. Jedoch mein Hungerbruder ist bei Kräften. Im Fels ist kaltes Fleisch. Wir nagen dran, bis unser Wildbrett gar ist. Halt, bleibt hier. Da steht wer. Er ist das Wesen nicht. Ich glaubte, es wäre eine Elfe. Wo denn, Vater? Na Kinder, ein Engel ist in unserer Höhle. Ein Wunderbild, ein Gott im Knabenalter. Tut mir nichts zuleide, gute Herrn. ehe ich hineinging, rief ich. Und ich dachte zu betteln oder kaufen, was ich nahm. Der Himmel weiß, gestohlen hätte ich nichts. Dies Geld hier für mein Essen wollte ich dort auf den Tisch, wenn ich gesättigt liegen. Nun seid ihr selber da. Wo willst du hin? Nach Milford. Und du heißt? Fidelio. Ich habe einen Anverwandten dort, der sich in Milford nach Italien einschifft und reise zu ihm. Fast schon tot vor Hunger brach ich hier ein. Verzeiht. Du schöner Jüngling, hältst du uns denn für wilde? Misst du uns an unserem rauen Wohnort? Sei willkommen. Fast ist es Nacht, du sollst ein besseres Mahl erhalten, ehe du gehst. Und Dank, wenn du verweilst und speist. Begrüßt ihn, liebe Söhne. Wäre er ein Mädchen, müsste man es lieben. Wie gut, dass er ein Knabe ist, so können wir beide ihn geschwisterlich als Bruder willkommen heißen. Sei getrost, du kamst zu Freunden. Dank, gute Leute. Drückt dein Kummer dich? Und können wir dir helfen? Sag es nur. Auch ich, was es auch sei, steh dir zur Seite. Hört meinen Ratschlag, Polydor und Catwell. Lasst uns das Wildbret braten, ehe wir plaudern. Die Zunge, wenn sie hungert, spricht nicht gern. Danach soll uns Fidelio erzählen, sofern er mag. Kommt, tretet in die Höhle. Welch freundliche Geschöpfe. Was für Lügen verbreitet man bei Hof, wo stets gesagt wird, dass wer nicht höfisch ist, ein Wilder sei. Das sollten meine Brüder sein, ich ihre Schwester. Wär's so, dann wären des Thrones Erben sie. Und ich ständ nicht zu hoch für Leonatus. Doch besser, ich vertausche mein Geschlecht und werde ihr Bruder hier im Wald. Da Leonatus, mein Leonatus, falsch ist. Vernehmt ihr Bürger Roms des Kaisers Schreiben, weil die Gemeinen jetzt im Felde stehen, Pannonien und Dalmatien zu bekämpfen und die Legionen, die in Gallien liegen, zu schwach sind, um den Krieg zu führen gegen die abgefallenen Briten, wird der Adel für diesen Feldzug aufgerufen. Lucius wird Prokonsul und die Tribunen sind mit Vollmacht unumschränkt versehen, schleunigst die Truppen auszuheben. Heil den Kaiser! Du bist nicht wohl, Freund? Bleib denn in der Höhle. Wir kommen nach der Jagd sogleich zurück. Bleib, Bruder, bleib. Sind wir nicht alle Brüder? Das sollte Mensch dem Menschen immer sein. Doch oft erhebt sich Staub vor Staub, obwohl wir alle nur Staub sind. Ach, ich bin recht krank. Geht ihr zum Jagen. Ich will bei ihm bleiben. So böse ist es nicht. Geht eurem Werke nach. Gesellschaft ist kein Trost für Ungeselge. Noch kann ich über meine Krankheit reden. Wenn's schlimmer kommt, beraube ich mich bloß selber. Und auch mein Tod wäre nur ein kleiner Diebstahl. Ich liebe dich. Ich hab's gesagt, so innig wie sonst den Vater nur. Wie? Was ist das? Ist Sünde, das zu sagen, trag auch ich des Bruders Schuld. Ich weiß es nicht, warum ich diesen Jüngling lieb. Ihr sagtet einst, der Liebe Grund sei grundlos. Wenn die Bahre hier stünde und es müsste einer sterben, ich sprich... Nicht diesen Jüngling, mich, mein Vater. O Adel der Natur und großen Ursprungs! Wie sanft die Kinder sind, wie zäh für Hauch der Veilchen küsst. Es ist wunderbar, wie unsichtbar Instinkt in ihnen aufgeht. Gesittung ohne Unterricht und Anstand, gesehen von keinem, Ehre ungelehrt und Mut, der wild wächst. Es ist 9 Uhr, Kinder. Kommt, wir müssen gehen. Dir gute Besserung. Leb wohl, Fidelio. da gehen sie hin. Wie lieb ich sie schon habe, obwohl ich sie erst wenige Tage kenne. Und krank und herzensmatt und müde bin. Pisanio, dein Mittel koste ich jetzt. Ich brauche Kraft und auch ein wenig Trost. Vielleicht, dass es mir hilft. Was brachtest, Bruder, du aus ihm heraus? Er sei von Adel, sprach er. Doch im Elend. Einst würden wir vielleicht noch mehr erfahren. Genau dieselbe Antwort gab er mir. Wie engelsgleich er singt. Und seine Kochkunst. Wie zierlich er die rosigen Wurzeln schnitzelt und würzt die Brühen, als wäre Juno krank und er ihr Pfleger. Eilt euch, meine Söhne, wollt ihr noch einen Fang tun? Hoch am Tag ist's. Doch wer kommt da? Still, verbergt euch, schweigt. Der Platz, wo Imogen und Leonatus sich treffen wollten, muss, wenn Pisanio ihn richtig bezeichnet hat, ganz in der Nähe sein. Wie gut mir Leonatos Kleider passen. Warum sollte mir seine Geliebte, die von dem gemacht ist, der den Schneider machte, nicht gleichfalls passen? Die Fugen meines Körpers sind genauso gut gefügt wie bei Leonatos. Und ohne Rühmen bin ich wesentlich stärker als er und stehe nicht unter ihm im Glück. Dein Kopf, Leonatus, den du jetzt noch auf deinen Schultern drehst, muss herunter. Und deiner Geliebten muss mit Gewalt angetan werden. Heraus, Schwert! Zu deinem tödlichen Werk. Aber ich finde die Landstreicher nicht. Wo mögen sie sich versteckt halten? Landstreicher, meint er uns? Kenne ich ihn nicht? Es ist Kloten, der Sohn der Königin. Verrat befürchte ich, wir sind vogelfrei. Komm, fort. Es ist nur einer. Sucht ihr mit dem Bruder, ob er Gefolge in der Nähe hat. Ich bleibe hier, um auf ihn Acht zu geben. Halt! Wer flieht dort? Waldräuber etwa? Hey, wer bist du? Welch ein Schuft? Nicht so sehr schuft, dass ich den Gruß euch ohne Schlag erwidere. Ergib dich, Dieb! Wem? Dir? Mein Arm und Herz sind kräftiger, als du mit Worten tust. Ich trage nicht den Dolch im Maul. Wer bist du? Hör meinen Namen, Schelm, und du wirst zittern! So, so. Wie lautet er? Kloten, du Schurke! Du Doppelschurke, sei Kloten dein Name, ich zittere nicht davor. Hießest du Kröte und Spinne, schreckt mich's mehr. Dann höre weiter! Ich bin der Königin Sohn! Bist du geschlagen? Fürchtest dich endlich? Oh, ich fürchte nie, die ich verehre. Über Narren spott ich. So stirb des Todes! Wenn ich dich erschlage mit eigenen Händen, dich und andere Räuber, pflanze ich die Köpfe auf der Hauptstadt Tore. Komm, steh nur! Steh! Ha! Ha! Imogen hatte, als Bellarius und die beiden Brüder von ihr gegangen waren, sich des Schlaftrunks erinnert und ihn eingenommen. Nun lag sie in tiefer, regloser Ohnmacht. Die drei Männer aber kamen sorgenvoll zurück. Bellarius hatte ihnen erklärt, wer Kloten sei, den Guiderius getötet hatte, und sie fürchteten mit gutem Grund, man werde sie aufspüren, obwohl sie Vorkehrungen trafen und obwohl Guiderius Klotens abgeschlagenes Haupt ins Meer geworfen hatte. Als die drei jetzt ihren jungen Gefährten in der Höhle am Boden liegen sahen, meinten sie erst, er schliefe und zogen ihre schweren Stiefel aus, ihn nicht zu stören. Doch dann bemerkten sie, dass Imogen durch keinen Lärm zu wecken war. Und unter unendlichen Tränen trugen sie den vermeintlichen Toten in den Wald, um ihn zu begraben und ihm die letzten Ehren zu erweisen. Nun lass uns, Polydor, sind unsere Stimmen gleich männlich rau, ihm noch das Grablied singen. Wie eins der Mutter. Gleiches Wort und Weise. Ich kann nicht singen. Weinend spreche ich's mit. Denn Töne, die durch Schmerz verstimmt, sind schlimmer als Priesterlug im Tempel. Nun, so sprich es. Die schönsten Blüten, solange Sommer währt und wir hier leben, streuen wir auf deine Gruft. Dir soll die Blume nicht, die deinem Antlitz gleicht, die blasse Primel fehlen. Und Hyazinthen, blau wie dein Geäder. Noch Rosenblätter, die wir darum preisen, weil sie süß wie dein Atem sind. Die kleinen Sänger sollen die Rotkehlchen mit frommem Schnabel winters das Moos dir bringen, um dich zuzudecken, wenn alles, was da blüht, gestorben ist. Gestorben. O, erkaltet. Und gestorben. Ein großer Schmerz heilt einen kleineren. Ihr vergesst Kloten. Er war der Sohn der Königin. Und kam ja auch als unser Feind, bedenkt, dass er gebüßt. Sein abgeschlagenes Haupt treibt jetzt im Meer, damit es niemand findet und uns die Rechnung aufgibt. Denkt, er war ein Prinz. Und königlich bestattet seine Reste hier neben unserem Freund. Sind beide tot, so gilt Thersites Leichnam wie des Ajax. Holt ihn herbei. Und während wir ihn bringen, stimmen wir den Chor an, mit dem auch wir dereinst ins Grab geleitet werden. Der Morgen kam, und Imogen lag noch immer in tiefer Bewusstlosigkeit neben dem toten Kloten, der mit des Leonatus Gewand bekleidet war. Vielleicht war es der erste Frühwind, der sie weckte, als er die Blütenblätter Imogens Antlitz streifen ließ, oder vernahm sie schon das herandringende Kriegsgeschrei? Jedenfalls erwachte sie, schlaftrunken und gänzlich verwirrt. Führt dieser Weg nach Milfordhafen, Herr? Beim Busch da drüben links. Ich danke euch. Wie weit ist's noch? Götter, wo bin ich? Die Blüten, aufgehäuft, sind wohl die Lust der Welt. Der blutige Mann darunter, ihre Leiden. Ich hab geträumt, ich lebte in einer Höhle und kochte dort das Mahl für junge Jäger. Träume ich auch jetzt noch? Ist der Traum im Wachen nur außer uns statt in uns? Neben mir, hauptlos, in Leonatus Kleid, ein blutiger Leichnam. Oh, Pisanio, alle Flüche der Hekuba zermalmen dich mit meinem. Du, mit Kloten vereint, erschlugst hier meinen Gatten. Leonatus, weh, wo ist dein Haupt? Pisanio konnte ja dein Herz durchbohren, ließ er dir nur das Haupt. Wie war's möglich? Er und Kloten, Bosheit und Habsucht waren im Bunde. Der Beweis? Der Trank, den er köstlich und herzerquickend nannte, war betäubend. Ich schlief wie tot. Oh mein Gott, Venata! Ah. Die gallischen Legionen kreuzten schon das Meer in Milford Hafen und an allen Küsten, von wo ins Land sie dringen, rufen sie Heil, ihrem Feldherrn, Gaius Lucius, Heil! Die Götter sandten mir die Nacht ein Zeichen. Ich fastete und betete um Erleuchtung. Roms A, der Vogel Jupiters, entschwebte vom feuchten Süd zu diesem Teil des West, wo er im Sonnenlicht verschwand. Dies deutet, so hoffe ich, Waffenglück. Wer liegt dort? Welch ein Stamm beraubt des Hauptes seines Gipfels. Wie? Ein Page, tot oder schlafend auf ihm? Doch wohl tot. Selbst die Natur schaudert vor solchem Bette bei Abgeschiedenen an des Todes Stätte. Er lebt! Und dann soll er Kunde von dem Leichnam geben. Jüngling, erzähl dein Schicksal uns! Hä? Erbarmen. Erbarmen. Dies war mein Liebstes. War mein lieber Herr. Ein tapferer Brit. Von Bergräubern erschlagen. Ach, solchen Herrn gibt's nicht mehr. Und sein Name? Und deiner? Con. Richard de Con. Und ich Fidelio. Oh, leg ich mit ihm tot in dieser Gruft. Als Treuen hast du dich an ihm bewährt, da du beim toten Herrn zur Wache hältst. Wahrlich, ein Brief des Kaisers würde dich nicht besser als dein eigener Wert empfehlen. Komm mit mir, wenn du magst. Wo soll ich hin? Ich will's erwägen, Herr. Doch vorher berg ich verfliegen meinen armen toten Herrn so tief wie diese schwachen Schaufeln graben. Hab ich mit Erde ihn bedeckt von Laub und Teer gesagt. 100 von Gebeten muss ich ihn wohl verlassen und euch folgen. Wir helfen dir. Und dann auf in die Schlacht. Des Kaisers Truppen rücken Siegeslüstern von allen Seiten an, um Zümpelin und um Britannien in den Staub zu zwingen. Ein blutiger Kampf begann. Sein Mittelpunkt war das Waldgebirge unweit der Höhle, in der Bellarius mit seinen beiden vermeintlichen Söhnen lebte. Anfangs fürchteten sie sich als Verfolgte, nicht offen am Kampf beteiligen zu können, doch dann verteidigten sie einen Pass mit solcher Tapferkeit, dass sie nicht nur den König retteten, sondern den fliehenden Briten neuen Mut gaben. An ihrer Seite kämpfte ein verkleideter Mann, der sich hinterher als römischer Krieger ausgab und freiwillig mit in britische Gefangenschaft ging. Die Briten hatten einen großen Sieg erfochten. Man hält die Knaben und den Greis für Engel, die droben auf dem Pass gefochten haben. Ein Vierter aber, auch im schlechten Rock, der zwischen Freund und Feind herumgeirrt, obwohl's dann schien, er kämpfe für uns Briten, ist ins Gefängnis eingeliefert worden. Der König muss entscheiden über ihn. Ihr Ketten seid willkommen. Denn ihr führt, hoffe ich, zur Freiheit. Ich bin glücklicher als einer, den die Gicht quält. Der will lieber auf ewig Schmerz ertragen, statt durch Tod den sicheren Arzt geheilt zu werden. Und ich? Ich möchte sterben, meine Last abstreifen. Um mein Gewissen. Oh, dieses blutige Tuch, das mir Pisanio gab. Wenn alle Ehemänner so schnell im Zorn richten, würde mancher ein Weib ermorden, besser als er selber. Oh, mein Pisanio. Pisanio, ein guter Diener, tut nicht jeden Dienst. Nur was gerecht ist, das ist Pflicht. Nun seufzt sich nach Buße. Aus Barmherzigkeit sei hart zu mir, mein Gott. Die Ketten sind zu milde. Fürs teure Leben Imogens nimm meines. Und gilt es auch nicht viel. Es ist doch ein Leben. Ich hoffe, der Aufenthalt im Kerker hat euch inzwischen für den Tod gar gesotten. Fast schon zu hart gebraten, gar aber nicht schon lange. Jetzt heißt die Losung hängen. Wenn ihr dafür gar seid, seid ihr gut gekocht. Wenn ich eure Zuschauer bei der Prozedur einigermaßen wohlschmecken finden, bin ich bereit, die Zeche zu bezahlen. Eine bittere Rechnung für euch, Herr. Der einzige Trost ist, ihr könnt da nicht mehr zu anderen Zahlungen aufgefordert werden. Habt zum Beispiel keine Wirtshausrechnungen mehr zu fürchten, die oft das Ende ebenso ärgerlich machen, wie sie anfangs die Lust befördern. Da geht man dann schwankend und traurig ab. Traurig, weil man zu viel ausgegeben und schwankend, weil man zu viel eingenommen hat. Kopf und Beutel aber sind leer. Der Kopf umso schwerer, weil er so leicht ist, und der Beutel umso leichter, weil ihm seine Schwere abgezapft wurde. Seht, all die Widersprüche werdet ihr nun los. Ach, über die Menschenliebe eines Pfennigtricks. Es gibt keinen besseren Rechnungsabschluss als ihn. Er quittiert alles Vergangene, Jetzige und Zukünftige. Mit eurem Hals bewirkt ihr die vollkommenste Abrechnung, die es gibt. Glaub mir, ich bin begieriger zu sterben, als du zu leben. Ihr denkt, wer schläft, fühlt kein Zahnweh. Aber seht, ihr wisst doch nicht, welches Wegs ihr geht. Die meisten, denen der Henker ins Bett steigen hilft, tauschen gern mit ihrem Helfer den Platz. Ja, ich weiß wohl, Freund. Nun, dann hat euer Tod ausnahmsweise Augen im Kopf, obwohl ich ihn noch nicht so gemalt gesehen habe. Ihr müsst euch entweder der Führung derer anvertrauen, die behaupten, den Weg zu kennen, oder ihr müsst euer eigener Führer sein, obgleich ich doch weiß, dass ihr den Weg noch nie gingt. Oder aber ihr müsst euch auf eigene Gefahr über all solche Untersuchungen hinwegsetzen. Allerdings, wie es euch am Schluss gerät, nun, ich denke, ihr kehrt nicht zurück, um irgendeinem davon zu erzählen. Ich sage dir, Mann, es fehlen keinem die Augen, um ihn auf diesem letzten Weg zu leiten. Außer solchen, die die Augen zudrücken und sie nicht gebrauchen wollen. Teufel, das wäre ein Spaß. Wenn der Mensch den besten Gebrauch von seinen Augen machte, indem er den endgültigen Weg zur Blindheit fände. Nein. Ich bin gewiss, Henken ist der Weg, einem die Augen zuzudrücken. Eben ist ein Befehl gekommen, dass allen Gefangenen die Fesseln abzunehmen sind und dass sie dem König vorgeführt werden sollen. Macht schnell, die Audienz ist schon im Gange. Donnerwetter! Das scheint doch wahrhaftig der König für euch ein Auge zudrücken zu wollen. Wenn's auch nur eins ist, so ist's doch gerade dies dasjenige, was ihr am nötigsten braucht. Es mögen die gefangenen Römer warten, bis ich mich meiner Königspflicht entledigt und die belohnt, die uns den Sieg erkämpft. Ein Alter und zwei Jünglinge. Ein Vierter, der auch im schlichten Kittel focht und alle in Gold gerüsteten beschämte, war noch nicht zu finden, unter Lebenden und Toten. So tretet vor, ihr drei. Du, Alter, sprich, woher ihr stammt und wie ihr heißt. Mein König, aus Kambria gebürtig sind wir, adelig. Unschicklich wär's und unwahr, mehr zu rühmen. Nur, dass wir ehrlich, sag ich noch. Kniet nieder. Und steht nach dieser Schlacht als meine Ritter auf. Ich geb euch Würden eurem Stand geziemend. Ihr seid hiermit die Nächsten im Gefolge. Wie denn? Seid ihr nicht froh? Ihr blickt wie Römer, denen der Sieg nicht recht, den ihr gewandt. Da kommt noch wer mit Trauermiene, der Arzt vom Krankenbett der Königin. Er bringt nichts Gutes. Sprich, Cornelius. Dein Glück zu trüben, König, muss ich dir den Tod der Königin melden. Wem steht solche Botschaft wohl schlechter als dem Arzt? Doch stirbt am Ende auch er. Wie starb sie? Grauenvoll. Denn wie sie starb, war grässlicher noch als ihr Sterben. Rede. Zuerst bekannte sie, sie liebt euch nie. Durch euch erhöht zu sein, das war ihr Ziel. Sie war dem Thron vermählt als dessen Gattin. Euch aber hasst sie. Sie allein nur wusste es. Und hätte sie es sterbend nicht gesagt, ich glaub's nicht. Selbst ihren eigenen Lippen nicht. Fahrt fort. Auch eure Tochter, sagte sie, war ihr trotz allen Freundschaftsheucheln fremd. Und wäre sie nicht geflohen, sie hätte ihrem Sohn mit Gift den Platz der Imogen verschafft. Beim Teufel! Wer kann ein Weib durchschauen? Das ist entsetzlich. Doch gibt's noch Schlimmeres. Denn sie gestand, ein tödlich Mittel hätte sie auch für euch, das langsam zollweis umbringt, während sie durch Wachen, Weinen, Pfleg und Zärtlichkeit und falschen Schein euch täuschen wollte, hätte sie Clodens Adoption und euer Reich euch abgeschwatzt. Jetzt, da ihr Zweck ihr fehlschlug, erfasste sie ein schamloses Verzweifeln. Menschen und Gott zum Trotz gestand sie Reue. Doch nur, weil ihr das Unheil nicht gereift. Sie starb in heller Wut. Oh, meine Augen, wo wart ihr? Doch, ich weiß, bei ihrer Schönheit, sie war ja schön. Und meine Ohren waren, wie auch mein Herz, bei ihren Schmeicheleien. Ach, so viel Trug zu fassen, müsste selbst mein Betrüger sein. Mein armes, armes Kind. Nenn deinen Vater einen Narren, er war's. Dein Unglück hat's gezeigt, Gott sei mir gnädig. Doch nun zurück zu unseren Staatsgeschäften, zu den Gefangenen und dem General. O Gaius Lucius, wie anders standest du vor mir, als du den Tribut verlangtest. Das ist nun ausgetilgt. Doch mussten als Tribut wir manches braven Tod entrichten. Rede, was soll ich tun? Denn der gefallenen Väter und Freunde fordern euren Tod als Sühne. Bedenke, König, wie des Kriegsglücks Zufall zu wechseln pflegt. Rom hätte es gesiegt, es hätte die Gefangenen nicht getötet. Doch Römer sind nicht menschlich nur, sie sind auch hart im Dulden. Tu drum, wie du musst. Nur eine letzte Bitte hätte ich. Für meinen Pagen, dieses Landes Sohn. Kein Herr besaß wohl jemals einen Diener so sanft, so treuen Sinns und so geduldig. Schlagt mir's nicht ab. Bedenkt, der Knabe kränkte euch nicht, noch irgendeinen anderen Briten. Nur, dass er der Diener eines Römers war, verschont ihn. Seltsam, sein Antlitz scheint mir so bekannt. Dein stiller Blick dringt, Jüngling, mir ins Herz, und du bist mein. Mich treibt's, ich weiß nicht wie, zu sagen, lebe. Mehr noch, hättest du an mich als deinen König einen Wunsch, der meiner Güte ziemt und deinem Stand, gewähr ich's. Selbst wenn du einen der Gefangenen forderst, den Edelsten. In Demut danke ich euch. Ich bitte dich nicht, du sollst mein Leben fordern. Doch weiß ich, liebes Kind, du wirst es tun. Nein, bester Herr, nach anderem steht mein Sinn, wo ich weit Schlimmeres als Tod befürchte. Du musst dich um dein Leben selber umtun. Wie täuscht das Glück, das sich auf stille Neigung und Sanftmut gründet. Du verschmähst mich, Knabe, verspottest mich. Sprich aus, o Jüngling, was du wünschst. Ein anderer Gefangener, sehe ich, ist es, an dem dein Blick hängt. Ist sein Freund, dein Bruder? Ein Römer ist er. Und mir nicht verwandt. Ich sah ihn einmal, fremd ist er mir nicht, doch sehr befremdlich ist mir jetzt sein Anblick. Der dort? Erlaubt mir ein paar Fragen an ihn. Willst du nur das, so ist es schon gewährt. Indes der Alte und die beiden Jungen, die ich zu Rittern machte, melden Einspruch an. Nur eine Frage schnell an jenen Knaben. Er muss vom Tode auferstanden sein, denn sicher ist er es, den wir begruben. Wenn ihr mich liebt, so haltet noch zurück, was ihr zu wissen wünscht, es klärt sich bald. Jetzt bitte ich erst, dass uns der Römer sage, wer ihm den Ring gab, den er trägt. Der Diamant an deinem Finger, sprich, wie war er dein? Du kannst mich foltern, wenn ich nicht verrate, was ausgesprochen selbst dich foltert. Mich? Auch mich, ich ahne es. Und noch einen Gefangenen, der hier steht. Doch mir. Mir ist's erwünscht, endlich zu reden. Zu lange quält das Schweigen mich. Durch Schurkerei ward mir der Ring. Einst Leonatus, Kleinod, den du verbanntest. Und dies peinige dich mehr als mich selbst. Nie lebt ein besserer Mann auf weiter Erde. Willst du weiteres hören? Alles, was unabänderlich und wahr ist. Deine Tochter, um die mein falsches Herz nun Blut weint, ist ein Engel. Weh mir. Was ist dir, Vater? Nichts, ich erfahre fort. Zu einer Zeit, unselig war die Glocke, die jene Stunde schlug. In Rom, verflucht das Haus. Der gute Leonatus, sagte ich gut, zu gut mit bösen Menschen zu verkehren. Er hörte, wie die Frauen unserer Länder wir rühmten um die Schönheit. Dass der Schwung des, der am besten sprach, sogar erlahmte. Um Bildung, die Minerva selbst und Venus verdunkelt und um Geistesadel. Kurz, um Wundergaben, die Männer als der Herzen Angelpreis. Es brennt der Boden mir, sprich weiter, Mann. Da nahm Leonatus, hochgesinnt in Liebe, fürstlich geliebt, er nahm den Anlass wahr und nicht missachtend, die wir lobten, nein, bescheiden, doch bestimmt, begann er seiner Herrin Gemälde, das, wie seine Zunge es schuf, gewenn es Leben uns zu Prahlern machte von Küchenmägden. Gott! Zur Sache, schnell! Die Keuschheit eurer Tochter, hier beginnt's, pries er, als hätt Diana üb'ge Träume, und sie allein sei kalt. Worauf ich Bube missgünstig und sein Lob anzweifelnd Wetten spielte, um seinen Ring durch Ehebruch zu gewinnen. Doch was gewann ich dann bei seinem Weibe, als ich nach hier kam? Nur Beschämung, Scheinbeweise. Nachts stahl ich mich mit Vorwand, eine Truhe bei ihr für ihren Gatten zu bewahren, darin verborgen in ihr Schlafgemach, um was geheim dort war und nur dem Gatten bekannt sein konnte, zu erkunden. Welcher Teufel! Verbrecher! Mörder! Dieb! Verzeiht mir, König. Vergebt eurer Hoheit, dass ich vorlaut bin. Auch ich bin ein Gefangener, nur doch schuldig. Mitschuldig an dem Gräuel, den er berichtet, und der weit grässlicher als Ohr und Herz ertragen kann. Ich bin so schuldig wie Leonatus, ist er dem Schuft vertraute. Dem Räuber. Er Abschneider an der Frauen herrlichstem Gut. Lasst Hunde auf ihn hetzen. Mit Steinen und mit Kot. Lasst ihn bewerfen. Bespeit, beschimpft ihn. Jeder Bube heiße in Zukunft Leonatus. Leonatus! Und jeder andere Büberei sei Ruhm. Nein, schweig! Das dulde ich nicht, das geht zu weit. Schweigt still! Du unverschämter Page. Was mischst du dich hier ein vor deinem König Grünschnabel in der Männer Reueschmerz? Nimm dies, damit du lernst, das Leid zu achten. Oh Gott, ihr Herrn! Helft meiner armen Fürstin! Erst jetzt erschlug der blinde Leonatus sein treues Weib mit einer Mauschelle. Wie? Dreht unsere Welt sich noch? Woher kommt Schwindel mir? Erwacht, o Herrin. Ist sie's? Ist dieser Page Imogen? So will der Himmel mich durch Freude töten. Mein Herz scheint stillzustehen bei dem Gedanken. Wie geht es, liebste Fürstin? Ihr? Mir aus den Augen. Du rabst das Gift mir. Fort, heimtückischer Mensch! Fort! Fort, Pisanio! Verräter, du! Die Welt ist voll Verrat. Ich mag sie nicht mehr. Man sollte meinen, und ich wette, dass alle an dieser Stelle geneigt sind, es zu meinen, der traurige Teil dieser Tragödie sei bald zu Ende. Da nach dem großen Sieg alle Beteiligten um Cymbelin versammelt waren, hätten sie sich nur ihre Schicksale zu öffnen brauchen und alles wäre gut gewesen. Doch wenn die Ehemänner beim Wiedersehen ihre Frauen mit Maulschellen traktieren, nur weil sie sie misskennen, da muss wohl noch manches im Argen liegen. Und wenn Pisanio, der Einzige, der stets zu Leonatus und Imogen hielt, am Ende als Giftmischer gilt, dann ist beileibe noch keine Aussicht auf Versöhnung. Fast noch schlimmer wurde es, als König Cymbelin dann nach dem Schicksal des Kloten fragte. Denn Guiderius musste bekennen, dass er ihn getötet hatte. Und der König musste Guiderius zum Tode verurteilen. Ja, Euer Hoheit. Ich habe ihn erschlagen. Mit bloßem Schwert kam er und schäumt vor Wut. Ich setzte mich zur Wehr und schlug ihn nieder. Ihr habt am Pass dort unser Land verteidigt. Ihr habt das Land gerettet. Gott behüte, dass deiner edlen Taten meine Zunge ein Urteil sprechen soll. O, widerruf es. Ich bitte dich, edler Jüngling. Nein, ich tat's. Es war ein Prinz. Dein eigenes Wort verdammt dich. Ich muss dich richten, auch wenn es mich quält. Denn das Gesetz heischt Tod. Führt den Verbrecher fort. König, halt ein, halt ein! Du weißt noch nicht, dass dieser hier weit höher steht als der Erschlagene. Der, den du Mörder nennst, ist deinesgleichen. Sein Arm ist nicht gemacht für Ketten. Alter Krieger, willst du, noch nicht belohnt für dein Verdienst, jetzt Zorn mir wecken? Dieser Knabe, sagst du, sei meinesgleichen? Nein, er stirbt als Mörder. So sterben wir zu dritt, ich und die Jungen. Doch erst erfährst du, dass sie ebenbürtig dir sind. Geliebte Söhne, hört, was für mich schmerzlich, für euch glücklich ist. Ihr seid nicht meine Kinder. Höre, König, du hattest einen Untertan, Bellarius. Er ist von mir verbannt, denn er verriet mich. Nein, ungerecht ist der Verbann, denn Lügner nur nannten ihn Verräter, teurer Herr. Hier knie ich vor dir. Steh nicht eher auf, als bis du mich und deine Söhne anerkennst. Wie, meine Söhne? Ja, Guiderius ist Polydor. Sieh hier am Hals das Mal. Und Catwoll nannte ich Arviragus. Wenn ihr wollt, ich bring den Mantel euch, den ihr einst trug, künstlich gewebt von eurer Königin. Bin ich auf einmal Mutter von drei Kindern? Noch nie war eine Frau so froh bei der Geburt und so erleichtert. Imogen, o Imogen, du hast in diesem Augenblick ein Königreich verloren. Doch ich gewann zwei Brüder. Und sie können nie sagen, dass sie wahrer sprechen, als ich sprach. Ihr nanntet mich in jener Höhle Bruder, obwohl ich eure Schwester war. Ich log nicht, als ich euch Brüder nannte. Wie, ihr saht euch schon? Ja, königlicher Vater, ja. Und liebten beim ersten Blick uns. Und beharrten dann im Lieben bis zu dieser Stunde jetzt. Und zwei nur sind's, die diese Lieb beraubt. Beraubt? Oh nein, sie teilen sie mit uns. Ihr Vater hier und jener dort mein Gatte. So streng, dass er sein Weib mit Prügeln grüßte. Und hier nun ist die Geschichte, wie sie William Shakespeare und Charles und Mary Lamb erzählten, eigentlich zu Ende. Die Sorgen König Cymbelins und seiner Familie haben sich in Wohlgefallen aufgelöst, oder nicht? Nein, ich darf mich noch nicht verabschieden. Erst muss noch gesagt werden, worauf es ihm ankam, dem großen Zauberer Shakespeare. Nicht nur das Königshaus. Alle müssen versöhnt sein, drum wiegt der König seine Dankesschuld mit königlicher Großmut auf. Auch den treuen Pisanio belohnt er, den einzigen, der nicht geglaubt hatte, was über gute Menschen Schlechtes gesagt worden war. Danach überlässt Cymbelin es seinem Schwiegersohn, der mit dem römischen Heer nach England gekommen war, über das Schicksal der todgeweihten Gefangenen zu entscheiden. Oder Leonatus, bist du noch immer stumm, verlorst die Sprache ganz? Hier knie ich vor dir, Leonatus, nieder. Giacomo ist der Erste, den du richten musst. Meines Gewissens Druck beugt mir das Knie. Nimm mein verwirktes Leben. Aber erst den Ring und hier das Armband der getreuesten Fürstin, die jemals Liebe schwur. Knie nicht vor mir. Auch ich habe schwer gefehlt, dass ich dir glaubte, und doch hat mich des Schicksals Gunst verschont. Die Freude, die wir alle jetzt empfinden, sie heißt mich sagen, meine Rache ist verzeihen. Sei besser gegen andere. Sei frei wie die gefangenen Römer, alle. Edler Spruch. Es muss uns Großmut unser Eidam lehren. Verzeihung allen. Und beginnen wir am Ende nun mit Frieden. Gaius Lucius, wir sind zwar Sieger, doch wir beugen uns dem römischen Reich und seinem mächtigen Kaiser, den du vertrittst. Wir beugen uns und leisten sogar Tribut, wie eh. Die böse Königin nur riet uns davon ab. Die Rache fiel mit schwerer Hand auf sie und ihren Sohn. O Himmelsmächte, stimmt nun ihr die Saiten der Friedensharmonie und ruft den Frieden aus all unseren Untertanen. Ziehen wir heim. Ein römisch und ein britisch Banner wehe freundlich vereint. Besiegelt sie mit Festen die Eintracht. Kommt, brecht auf. O Vater, nie hat dein Krieg eh noch die schuld'gen Hände vom Blut sich wuschen. Solch ein schönes Ende.